gefällt's Ihnen hier, Mr. Daly? Sehr. Und ich hatte schon gedacht, die Schotten hätten ihre Naturschönheiten dem Tourismus verpachtet. Wo denken Sie hin? Sehen Sie die alte Kanone da drüben neben der Terrasse? Hm. Die ist geladen. Der erste Bus, der sich hier blicken lässt, wird gebührend empfangen. Ach, ist das schön hier. Ich könnte stundenlang auf dieser Brücke stehen und mein Spiegelbild im Fluss anschauen. Sagen Sie, kann man hier Lachse angeln? Oh ja, weiter oben, ungefähr 2 Meilen von hier, macht der Fluss eine Biegung und bildet dann eine tiefe Wasserstelle, also fast so etwas wie einen kleinen See. Kolk, sagen wir dazu. Da stehen viele Lachse. Ah ja. Aber das Schilf ist dort sehr hoch und vom Ufer aus ist einfach kein anständiger Wurf mit der Angel möglich. Deswegen habe ich die 2 kleinen Boote hier. Moment mal. Was ist? Da kommt ein Auto die Auffahrt hoch. Wow. Was für ein Schlitten. Gerunda, vielleicht eine königliche Hoheit? Nein, das nicht gerade. Aber es kommt gleich danach. Das wird Henry Kellingway sein. Wer ist das denn? Kellingway? Oh, der ist hier in den Highlands alles. Ein ganz großer Macker. Big Business, Sie verstehen. Er kommt ab und zu hier rauf, um sich zu entspannen. Ja, also ich muss mich um ihn kümmern, damit er auch alles so kriegt, wie er es haben will. Wahrscheinlich bleibt er hier. Kommen Sie mit rauf? Ja, ich muss sowieso telefonieren. Ihr Daly. Bitte, Herrn Henderson. Einen Moment, bitte. Henderson? Guten Morgen, Mr. Henderson. Hier spricht Daly. Wer? Daly. Ken Daly, Privatdetektiv. Sie haben mich engagiert. Ach so, ja. Wo sind Sie denn? Na, da, wo Sie mich hinbeordert haben, in Schottland. Im Hotel Melian Bay. Wie lange sind Sie schon da? 3 Tage. Und niemand hat sich bei Ihnen gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Sitzt die ganze Zeit am Telefon. Das verstehe ich nicht. Die wissen doch, dass Sie da sind. Deshalb habe ich gedacht, ich rufe Sie mal an. Ja, ja, das war auch gut so. Nur kann ich gar nichts machen. Ich weiß ja nicht einmal, wer von den Herren mit Ihnen in Verbindung treten wird. Ich habe Zeit. Bis jetzt waren das ganz schöne Ferien. Wie ist das Wetter? Wie auf Hawaii. Und in London? Regen. Soll ich morgen wieder anrufen? Ja, bitte. Falls sich bis dahin niemand gemeldet hat. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Henderson. Nun, hat die Verbindung geklappt? Ja, danke. Und Sie? Haben Sie den König von Siam gut verstaut? Wen? Ach so, Mr. Kellingway. Ja, ja, der ist untergebracht und sein Chauffeur auch. Sieht ganz so aus, als ob Sie neue Gäste kriegen. Da kommt gerade ein Paar zur Tür an. Ach, die Kelsons. Guten Abend. Guten Abend, Anderson. Guten Abend. Haben Sie ein Zimmer? Ja, ich glaube schon. Müssen wir denn hierbleiben? Du kannst machen, was du willst. Ich jedenfalls fahre heute Nacht nicht mehr nach Glasgow zurück. Wir könnten doch das Abendessen ausfallen lassen. Gar nichts lassen wir ausfallen. Mir reicht's für heute. Wir nehmen das Zimmer, Anderson. Und das Abendessen, bitte. Sehr wohl, Mr. Kelso. Peterson, Nummer 22 für Mr. und Mrs. Kelso. Danke. Wollen Sie nach dem Abendessen noch angeln gehen? Angeln? Mr. Kelso? Nun ja, vielleicht. Bitte? Ja, vielleicht. Beißen Sie? Oh, einen hatten wir aus dem Kolk gestern. Ich sage Ihnen, 19 Pfund hatte der. Oh, naja, also, ich überlege mir es noch. Ah, da sind Sie ja, Anderson. Wie sieht's dieses Jahr mit den Enten aus? Sehr gut, Mr. Kellingway, sehr gut, wie ich höre. Sir George ist mit einem Gast hier und Sie sind seit Montag auf der Jagd. War die Strecke gut? Nicht schlecht, wie ich höre. Und heute gibt's Ente zum Dinner. Na ja. Ich gehe jetzt was trinken. Okay, Sir. Ah, ja. Das ist also Ihr Mr. Kellingway. Das ist er. Das beste Zimmer im ganzen Haus. Seine Zigarre riecht nicht übel. beugen Sie sich doch nicht so übers Brückengeländer. Man kriegt ja Angst, dass Sie sich in den Fluss stürzen wollen. An einem solchen Abend? Wer wird sich denn nach so einem Dinner umbringen? Was war denn das? Was? Die Knallerei. Ach so. Das ist Sir George Emery und sein Gast, die schießen Enten. Wo denn? Ja, weiter oben am Fluss. Aha. Die sind zwar ein bisschen früh dran, aber ja, scheint ganz gut zu gehen. Und da unten in dem Boot? Ist das nicht einer von den neuen Gästen? Wo? Ja. Ah ja, Mr. Kelso. Den habe ich gerade mit einer Lachsrute samt Zubehör ausgerüstet und der rudert jetzt zum Kolk hinauf, um sein Glück zu versuchen. Petri, hi! Petri, Dank! Ich werde nicht lange bleiben. Wird sowieso bald dunkel. Tja, also ich habe noch im Hotel zu tun. Entschuldigen Sie, bis später. Bis später. Ah, Sie sind Mr. Daly, nicht wahr? Ja, ganz richtig. Ich bin hier, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich habe ja gewusst, dass meine Ferien nicht ewig dauern würden. Nett, Sie kennenzulernen, Mr. Kellingway. Hören Sie, Daly, ich habe Henderson gebeten, Sie hier nach Melian Bay zu schicken, weil ich diese Woche sowieso geschäftlich in Schottland bin. Wissen Sie, das Engagement eines Privatdetektivs ist nicht gerade das, was wir an die große Glocke hängen wollen. Wenn Sie wissen, was ich meine, das ist auch der Grund für diese Heimlichkeiten. Es ist weiter nichts Aufregendes, nur wir wollen eben nicht, dass jeder weiß, was wir vorhaben. Und was haben Sie vor, Mr. Kellingway? Wir wollen gewisse Gangster davon abhalten, weiter unseren Whisky zu stehlen. Whisky? Ja. Wissen Sie nicht, was Whisky ist? Haben Sie noch nie welchen getrunken? Doch, aber noch nicht gestohlen. Lohnt sich das? Anscheinend. Tja. Ich muss das wohl erklären. Sehen Sie, ich habe beträchtliche Anteile an der SWP. Das ist der Verband der schottischen Whisky-Produzenten. Die haben mich gewissermaßen zu ihrem Bevollmächtigten in Sachen Whisky-Diebstählen gemacht. Ich nehme an, Sie haben die Polizei bereits eingeschaltet. Ach, die Polizei. Selbstverständlich. Die sind schon seit 2 Jahren an dieser Sache dran. Haben jede Menge Energie und Grips verschwendet. Haufenweise Material gesammelt. Aber keine Ergebnisse vorzuweisen. Welche Dienststelle ist denn zuständig? Glasgow. Herr Mr. Ray leitet die Untersuchung. Erst vergangenen Montag habe ich ihm erklärt, wir wollen endlich Resultate sehen. Die Leute von der Versicherung machen uns die Hölle heiß. Mr. Ray wird entzückt gewesen sein. Haben Sie ihm gesagt, dass Sie hierher fahren? Ja, aber nicht warum. Er weiß auch nichts davon, dass wir Sie engagiert haben. Hm. Ja, und wie wird nun der Whisky geklaut? Das, Mr. Daly, das sollen Sie herausfinden. Dafür werden Sie bezahlt. Alles, was wir wissen, ist, die Lieferwagen werden irgendwo in der Landschaft gestoppt. An möglichst abgelegenen Stellen. Die Fahrer überfallen und der Whisky kassiert. Diese Knallerei. Wir auch lieber da oben. Wir sind früh dran dieses Jahr. Schießen mir noch alles weg. Tja, also, Mr. Daly. Ja. So ein Überfall spielt sich irgendwo zwischen Brennerei und Lager ab. Die stehlen nicht nur ein bisschen oder so. Nein, die ganze Ladung. Futsch, weg. Und warum versenden Sie den Whisky nicht mit der Bahn? Haben wir ja gemacht. Da ist uns das meiste auf dem Güterbahnhof in Edinburgh abhandengekommen. Daraufhin sind wir wieder zur Straße zurückgekehrt. Moment, da kommt jemand. Ist das nicht Mrs. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Gut aussehende Person. Das kann man wohl sein. Ist die Frau von dem Knaben da, nicht? Welchen Knaben? Ach, meinen Sie Kelso? Ja, Sportfischer, ne? Sie haben ihm doch im Speisesaal zugenickt. Ich dachte, Sie kennen ihn. Ich bin ihm mal irgendwo begegnet, weiß aber nicht mehr wo. Nur sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wirklich ein klasse Wein. Mr. Kellingway, wie viele Diebstähle hatten Sie zu verzeichnen? 3. 3? Das bringt Sie doch nicht um. Nein? Na, hören Sie mal, Daly. Was glauben Sie? Bei jedem Diebstahl eine ganze Wagenladung. 12 Fässer des edelsten, in den Highlands gebrannten Destillats. Ein Vermögen jedes Mal. Wie unangenehm. Wir sind sicher, es ist eine ganze Bande, weil bei jedem Überfall mindestens 4 Mann beteiligt sind. Was die Sache so schwierig macht. Der Stoff taucht nicht mehr auf. Jedenfalls nicht auf dem Markt. Ja, wohin geht er dann? Das sollen Sie uns bitte sagen. Ja, bis jetzt hat er noch keine Spur hinterlassen. Ja, aber irgendwas müssen die doch damit machen. Ja, das ist anzunehmen. Nur verkaufen sie ihn offenbar nicht. In einem Lande von der Größe Britanniens haben im Allgemeinen die Zollbehörden einen guten Überblick über den Whiskymarkt, weil jeder Tropfen zwischen Produktion und Markt registriert wird. Aber das ganze System bricht zusammen, sobald Whisky gestohlen wird oder sonst wie spurlos verschwindet. Und das genau geschieht ja hier. Es gibt nicht einmal einen Hauch von einer Spur. Seinen Ausguss werden Sie ihn aber auch nicht schütten. Sagen Sie, könnte es sein, dass Sie den Whisky außer Landes bringen? Ausgeschlossen. Die Häfen werden seit Jahren kontrolliert. Ist der Whisky schon ausgereift, wenn er gestohlen wird? Manchmal ja, manchmal noch nicht. Ja, das heißt also, wer das Zeug trinkt, kippt sprittigen Branntwein runter. Ja, mehr oder weniger, ja. Vorausgesetzt, dass man ihn nicht... Dass man ihn nicht was? Künstlich reifen lässt. Geht denn das? Ja, da gäbe es Mittel und Wege. Wenn die tatsächlich über ein gutes Verfahren verfügen, dann haben Sie natürlich noch mehr Probleme. Ja, jetzt werden Sie verstehen, warum ich Henderson bat, Sie zu engagieren. Wir machen uns nämlich genauso viel Sorgen über so ein Verfahren wie über die ganzen Diebstähle oder darüber, was die Leute mit dem Zeug machen. Hören Sie, Mr. Daly, was wir jetzt brauchen, sind Fakten. Ein gutes Honorar ist Ihnen sicher. Hier steht mehr auf dem Spiel als die paar Wagenladungen Destillat. Dieses Schnellreifungsverfahren, das die möglicherweise haben, lässt uns keine Ruhe. Ich weiß nicht, ob Sie abschätzen können, was das für Konsequenzen hätte. Doch. Wenn es funktioniert, bleiben Sie auf Ihren ganzen Lagerbeständen sitzen, die Sie jahrelang vor sich hinaltern lassen. Genau. Außerdem, schottischer Whisky ist immerhin unser Exportartikel Nummer 1. Ja, also, jedenfalls stecken wir ganz schön in der Tinte. Hey. Was haben Sie? Was ist das denn? Wo? Da, auf dem Fluss. Warte mal, ich schlecht erkennen. Ach, das ist doch Kelsos Boot. Der treibt direkt auf uns zu. Und wo steckt Kelso? Schnell. Runter. Vielleicht erwischen wir es, wenn es am Steg vorbeikommt. Ja. Geht's? Kriegen Sie es zu fassen? Ja. Geht's? Ja. Zieh es ran. Ich habe... Mein Gott, das ist... Ja. Kelso. Wie sieht denn sein Kopf aus? Er hat eine Schrotladung abgekriegt. Der ist tot. Setzen Sie sich doch zu mir, Daly. Ja, danke, Anderson. Ich finde, Sie haben eine gute Aussage gemacht, kurz und bündig. Ja? Kellingway schien ein bisschen nervös, als er dran war. Na, ist auch kein Wunder. Schreckliche Geschichte. Weiß Gott. Seaton sagt, als er durchs Schilf schoss, war er keine 20 Meter weg von der Stelle, wo Kelso angelte. Ruhe bitte! Wir haben jetzt die Aussagen der Personen gehört, die mit dem Verstorbenen zusammen waren, kurz vor und auch direkt nach seinem Tod. Ich rufe jetzt auf Mr. Richard Seaton. Ist Mr. Seaton im Saal? Ja. Mr. Seaton, kommen Sie doch bitte nach vorne und sagen Sie uns, was Sie im Zusammenhang mit dem Tod Mr. Andrew Kelsos wissen. Sie wohnen im Hotel Melian Bay als ein Gast von Sir George Emery. Ja, Sir. Bitte wiederholen Sie, was Sie mir heute Morgen über die tragischen Ereignisse erzählt haben. Lass dich nur Zeit, Mr. Seaton. Das ist keine Gerichtsverhandlung. Das ist nur eine Anhörung, die zu führen meine Amtspflicht ist. Ich habe ihn erschossen. Ruhe, bitte! Bitte Ruhe! Regen Sie sich doch nicht so auf, Mr. Seaton. Erklären Sie nur alles so, wie Sie es mir bereits dargestellt haben. Ich war mit Sir George auf Entenjagd. Ich bin dabei nach unten geraten, ans Flussufer, wo das Schilf ist. Und ich habe geschossen. Ich habe ja gewusst, dass ich zu tief gehalten habe. Ich habe es ja gewusst. Es gibt niemand eine Schuld. Mr. Seaton jedenfalls bis jetzt noch nicht, in diesem Stadium des Verfahrens. Wir haben den ganzen Abend oben am Fluss gejagt. Ich geriet dabei mit der Zeit weiter runter ins Schilf. Um wie viel Uhr war das? Ungefähr 8:45, schätze ich. Ich habe vielleicht 5 Minuten gewartet. Dann habe ich gesehen, wie die Enten abstrichen. Ich visiere die erste Ente in dem Schof an. In dem was? Naja, in dem Entenschwarm. Ach so. Ich schieße und ich habe sehr tief gezielt. Ja, und das ist alles. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Mr. Kelso getroffen habe. Ich wusste ja nicht einmal, dass er überhaupt da war. Die Ente habe ich verfehlt. Ich kann mich noch genau erinnern, was ich gedacht habe. Das war zu tief gehalten. Ist das alles, was Sie zu sagen haben, Mr. Seaton? Ja, Sir, das ist alles. Danke. Mrs. Kelso? Ja? Mrs. Kelso, Sie haben gesagt, dass Sie einen Spaziergang am Flussufer machen wollten, nachdem Ihr Gatte zum Fischen weggerudert ist. Was hatten Sie vor, ihn dort zu treffen? Ja. 9:15 bin ich losgegangen. Ich habe gedacht, ich spaziere ein bisschen am Ufer entlang. Bis dahin, wo er angelt, und wieder zurück. Aber dann sind Sie doch nicht so weit gegangen? Nein. Der Weg am Ufer hörte auf. Da gab es nur noch Schilf. Haben Sie Schüsse gehört? Aber ja, die ganze Zeit über. Ich wusste auch, dass da jemand Enten schießt. Sie und Ihr Gatte haben oder hatten einen Bungalow mit Namen Madriga, kaum eine halbe Meile vom Hotel entfernt. Ist das richtig, Mrs. Kelso? Ja. Aber Sie haben nicht im Bungalow übernachtet? Nein. Wir sind am Tag dort gewesen. Die Betten waren feucht, da haben wir beschlossen, im Hotel zu übernachten. Danke, Mrs. Kelso. Mr. Seaton? Ja? Ich möchte Ihnen sagen, wie leid es mir für Sie tut. Vielen Dank, Mr. Daly. Ah ja, Daly. Das waren ja Sie und Mr. Kellingway, die ihn gefunden haben, nicht wahr? Ja. Naja, jedenfalls bin ich jetzt ein für alle Mal von der Entenjagd geheilt. Ich habe früher nie gewusst, dass ein Jagdgewehr so leicht einen Menschen töten kann. Ich auch nicht. Aber nachdem es nun passiert ist, weiß ich eine ganze Menge mehr. Tja. Die Cumberland kann eine richtige Waffe sein. Es hängt ganz davon ab, wie nah man dran ist und wo der Mensch getroffen wird. Ich muss ziemlich nah gewesen sein. Ja. Es hat ihn am Kopf erwischt. Daly, hast du was von Seaton erfahren? Harry Pollock. Was führt das Auge des Gesetzes aus Glasgow hierher? Die Glasgower Polizei ist überall. Bist du extra wegen der Anhörung gekommen? Sollen wir eine Tasse Tee trinken gehen? Tee? Ich bin im Dienst. Na schön. Gehen wir. Gehen wir. Du weißt ja, wie so etwas läuft. Man hat da so ein Gefühl. Einen kleinen Zweifel, eine Ahnung. Weißt du, das ist so, wie wenn du noch nachträglich aus dem Atem des Mädchens, das du geküsst hast, einen leisen Hauch von Gin erschnüffelst. Ah. Ja. Ja, das muss ich dir glauben. Damit habe ich keine Erfahrung. Ja, und so einen Hauch wittere ich in dieser Kelso-Geschichte. Wenn es jemals einen glasklaren Fall von Unfalltod gegeben hat, ist dieser zweifellos das Paradebeispiel dafür. Ja, und dann tauchst du hier auf. Bist von Glasgow hergekommen, die Nacht durchgefahren. Kelso war aus Glasgow. Also, da ist ja was faul. Du liest entschieden so viele Krimis, Ken. Ich meine, kannst du dich mit der Entscheidung zufrieden geben? Nein. Und warum nicht? Hast du auch zu viele Krimis gelesen? Nein, wir haben nur ein paar Fakten. Zu der Zeit nämlich, als Kelso ums Leben kam, sollte er eigentlich in London gewesen sein. Was? Woher weißt du das? Sein Büro hat für ihn einen Flug nach London gebucht und ein Zimmer in einem Hotel reservieren lassen. Die wussten gar nicht, dass er hier war. Das hat er vielleicht nur arrangiert, um mal mit seiner Frau allein ein paar Tage wegzukommen. Weil er hier mit ihr besser streiten konnte? Na, woher weißt du denn das nun schon wieder? Lass dich ihn beobachten. Schon fast ein Jahr lang. Soll das heißen? Das soll gar nichts heißen. Alles, was ich weiß, ist, dass er tot ist. Tod durch Unfall. Das hast du doch selber gehört. Also, Anklage wird nicht erhoben. Oh, Harry, deine Bürde ist groß, aber du trägst sie, wie ich sehe, mit Gelassenheit. Das ist die Bürde der Glasgower Polizei. Ich höre 9 Jahren auf, mit einer Pension. Hoffentlich. Dieser Typ Kellingway, ist das ein Freund von dir? Warum interessiert dich das? Du weißt schon, dass er uns runtergeputzt hat, Ray und mich, letzten Montag in Glasgow. Ach ja. Hat er dir auch erzählt, dass wir immer noch dran sind an dieser Chose mit den Whisky-Diebstählen? Wieso? Von Whisky war doch gar nicht die Rede. Jetzt hör aber auf. Hör zu, Ken. Was sollst du durchleuchten? Das, Harry, werde ich dir erzählen, wenn Mr. Kellingway es mir erlaubt. Hm. Ken. Und wenn ich dir ein Stückchen entgegenkomme? Aha. Dieser Kelso, Gott hab ihn selig. Hast du gewusst, dass der sich für Whisky interessierte? Wie? Interessierte? Das, Ken, werde ich dir erzählen, wenn Mr. Ray es mir erlaubt. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Es ist ruhig hier in der Bar. Es wird bald voll genug sein, wenn Sie erst alle aus der Anhörung kommen. Whisky mit Soda, bitte. Whisky, Soda? Es muss furchtbar sein, das Gefühl, man hat einen umgebracht. Auch wenn es ein Unfall war. Hm. Nehmen Sie sich auch an. Vielen Dank, Sir. War Kelso eigentlich ein begeisterter Angler? Nun ja, er hat wohl hin und wieder Spaß daran gehabt. Als er gestern vor dem Mittagessen hier reinkam, hat er mich gefragt, ob die Lachse gut ziehen. Ach, ich kann es immer noch nicht glauben, dass er tot ist. Cheers, Sir. Cheers. Vor dem Mittagessen? Sie meinen vor dem Abendessen? Wer? Kelso? Ja. Nein, nein, Sir, vor dem Mittagessen. Er kam gestern vor dem Mittagessen, trank ein paar Gins und ging dann wieder. Aber die Kelsos sind doch erst am Nachmittag angekommen, ich hab's gesehen. Weiß ich. Trotzdem war Mr. Kelso vor dem Mittagessen hier. Höchstpersönlich. Allein? Ja, Sir. Warum? Ach, nichts. Ich muss mich geirrt haben. Hallo, die Clement. Mensch, Ken, hallo. Wie bist du denn reingekommen? Der Portier hat gesagt, dass du in der Setzerei bist und die Abendausgabe ins Körbchen bringst. Setz dich doch bitte. Danke. Na, schieß los. Was ist es diesmal? Ich brauche Material, Dick. Worüber? Whisky-Diebstähle. Whisky-Diebstähle? Ja, was sind daran so komisch? Was daran komisch ist? Augenblick mal. Ja? Mavis, sind schon die ersten Exemplare der Abendausgabe da? Ja, eben gekommen. Willst du welche haben? Ja, bitte, sei so gut. Sag mal, du willst ja nicht etwa sagen... Doch, auf der ersten Seite. Aber nicht heute. Ja, heute. Tatsächlich? Du, pass auf. Sie ist noch feucht. Ja, danke, Mensch. Hallo. Hier. Na, wie gefällt dir das? Whisky-Räuber schlagen wieder zu. Ganze Wagenladung von Highland Whisky in einer Brennerei in Inverary. Fahrer angehalten, überfallen, ausgesetzt. Der leere Lastwagen 25 Meilen vom Tatort entfernt aufgefunden. Der Whisky gehörte der Gesellschaft Graham und Connolly. Oh Mann. Werd ich noch gebraucht? Ach, Mavis, das hier ist ein alter Freund von mir, Ken Daly. Miss Sangster, unsere neue junge Kollegin. Sehr erfreut, Miss Sangster. Guten Tag. Guten Tag. Ist noch Kaffee da übrigens? Ich mache einen. Das Weib geht in die Küche, wo es hingehört. Sag mal, Ken, du willst doch nicht sagen, dass du in diesem Whisky-Raub ermittelst, hä? Der war doch erst letzte Nacht. Nein, nein, dieser Diebstahl hat nichts mit meinen Recherchen zu tun. Das ist reiner Zufall. Wer ist denn dein Klient? Einer von diesen Whisky-Bossen. Kellingway? Ja. Kennst du ihn? Naja, ich habe die meisten mal getroffen, als die Gemüter so richtig schön am Kochen waren. Ray und Pollock vom Polizeipräsidium sind ja von Anfang an diesem Fall dran. Gib mir ein paar Stichworte. Wann hat alles angefangen? Okay. Also der erste große Raub war vor ungefähr 1,5 Jahren. Du musst dir vorstellen, Ken, da kommt so ein Brummi aus der Brennerei Breedlebane und tuckert mit seinem Malzwhisky durch die Landschaft. Drei Meilen hinter Blair Athol passiert's dann. Mitten auf der Straße stoppen ihn zwei Typen ab, die neben einem anderen Laster stehen. Mhm. Der Fahrer konnte sich später nur noch erinnern, dass er aus der Fahrerkabine rausgezerrt wurde und damit hat sich's. Als er wieder zu sich kam, lag er irgendwo im Torfmoor, fand dann schließlich drei Meilen weiter seinen Laster wieder. Leer. Der Whisky klingt ganz einfach. Und ganz wie aus dem Lehrbuch. Hm. So, hier ist der Kaffee. Ah ja. Vielen herzlichen Dank. Mavis, ich habe eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Grab doch bitte mal im Archiv nach der Mappe mit den Zeitungsausschnitten über die Whisky-Diebstähle. Mach ich. Kann aber sein, dass sie noch bei Jack Thompson ist. Der brauchte vielleicht Material für die Story heute. Oh, ich finde die schon. Die Mappe geht nicht so schnell im Papierwust unter. Dazu ist sie viel zu dick. Ja, diese Whisky-Klauerei ist für mich ein Flop gewesen, Ken. Wieso? Ja, 2 Monate lang habe ich sie in der Mache gehabt. Und wie? 2 meiner besten Leute habe ich auf die Story angesetzt, Tag und Nacht. Einer von ihnen landete im Krankenhaus, vom Auto überfahren, war aber kein Unfall. Mhm. Bei jeder Schlagzeile darüber ist der Chef ausgeflippt. Zum Schluss brannten bei ihm alle Sicherungen durch. Hört gefälligst auf mit diesem Schwachsinn, wollt ihr, dass wir alle umgebracht werden, die Zeitung pleite geht und... Na, hab ich's halt sterben lassen. Und ich war schon so schön weit gediehen. Und die Story heute? Unsere heutige Ausgabe berichtet über den letzten Fall von Whisky-Diebstahl nicht mehr als jede andere Zeitung. Nur die Fakten. Morgen redet kein Schwein mehr davon. Nein, also dieser Sting wird mit jedem Mal, wenn ich's hol, schwerer. Lass sie ab. Sonst noch Wünsche? Nein, danke, Mavis. Okay. Was hast du gemeint, Dick, als du sagtest, du wärst schon so weit gediehen? Tja, wie soll ich das sagen? Es war vielleicht nur eine vage Chance, aber... Na, immerhin. Ich war abends noch in der Redaktion und saß an einer Geschichte für die Morgenausgabe. Da rief mich einer der Reporter an, Jim Myers. Er war im Men's Club in der 13th Street. Ich solle sofort kommen, weil er da gerade einen Mann zu fassen hat namens Scully. Voll bis oben hin, dass ihm der Gin schon zu den Ohren rauslief. Kurz davor, völlig wegzutreten, wenn ich mich nicht beeile. Also, ich hin und treff sie auch. Scully wirklich total besoffen und quatschte. Naja, um es kurz zu machen. Entweder hatte er mal für die Whiskybande gearbeitet oder er tat es noch. Als was? Naja, als Beobachter. Informationen einholen über Whiskyladungen und wann sie die Brennereien verlassen. Eine Weile war er noch nüchtern genug, um eines nicht zu vergessen. Dass er mir seine Informationen verkaufen wollte. Und was dann? Na, dann kippt er aus den Latschen. Hast du was erfahren? Auch nicht besonders viel. Er war Zeitungsfotograf, überwiegend Landschaftsbilder. Dann hat er sich selbstständig gemacht und dabei ist er vermutlich mit der Bande in Kontakt gekommen. Ich nehme an, er hat die Informationen über die Whisky-Transporte auf seinen Reisen gesammelt. Hast du ihn später nochmal gesehen? Nein. Am nächsten Morgen war er wie von der Bildfläche verschwunden. Hab nie wieder was von ihm gehört. Vielleicht hat er nur Sprüche geklopft. Ach Gott, er war blau, war unheimlich blau, aber irgendwas schien mir an seiner Geschichte dran zu sein. Er sagte auch etwas von einer großen Anlage. Und er würde mir seine Informationen exklusiv geben. Gegen Bar, versteht sich. Dann entschwanden ihm die Sinne. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Graham von Graham & Connolly, Whisky-Unternehmen. Sehr erfreut, Mr. Graham. Sie wissen wahrscheinlich, warum ich hier bin. Ich kann es mir denken. Ich habe mit Mr. Callaway in Aberdeen gesprochen. Er gab mir den Rat, Sie so bald wie möglich aufzusuchen. Ich weiß. Jetzt hat es Sie erwischt, Mr. Graham. Ich bin der 4. in 1,5 Jahren. Ihre Versicherungsmenschen werden sich vor Begeisterung kaum fassen können. Das ist es ja. Ich bin nicht versichert. Was? Ja. Feuer. Überschwemmung, Explosionen, Atombomben. Gegen alles bin ich versichert, nur nicht dagegen. Moment, ich verstehe nicht ganz. Sie wussten doch, dass... Na, natürlich wusste ich. Vielleicht passiert uns das nicht, habe ich gedacht. Und beinahe hätte ich auch recht behalten, nicht wahr? Seit die angefangen haben, den Whisky zu stehlen, sind von uns immerhin 4 Lastwagen unbehelligt nach dem Süden gegangen. Tja, aber... Ja, aber haben Sie denn eine Ahnung von den Prämien, die die Versicherungen kassieren? Ungeheuerlich. Da habe ich beschlossen, es wieder so zu riskieren. Ich habe alle Informationen, die Sie wollten. Was für Informationen? Na, Sie sind gut. Über Kelso natürlich. Wen denn sonst? Warum müssen wir denn jetzt schon darüber reden? Mhm. Dann haben wir es hinter uns. Mhm. Schließlich ist das einer der Gründe, weshalb Sie mich zum Abendessen eingeladen haben. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber Mavis... Dick hat mich aufgeklärt, was Sie für einer sind. Ja, dann kann ich ja froh sein, dass Sie meine Einladung wenigstens aus einem der Gründe angenommen haben. An die anderen werde ich glauben, wenn ich Sie sehe. Was sind Sie nur für eine kalte, zynische junge Frau? Wollen Sie nun etwas über die Werbeagentur Kelso hören oder nicht? Ich bin ganz Ohr. Also, vor 15 Jahren gegründet von Andrew Kelso. Mhm. Die Chefs sind er und seine Ehefrau Margot Kelso. Gibt es da noch andere, die was zu sagen haben? Aha, ein Geschäftsführer, James Farker. Seit 5 Jahren. Wollen Sie wissen, für wen die Agentur arbeitet? Ja, bitte. Sie sind auf Werbung für Branntwein spezialisiert. Ach ja? Ja. Sie haben ungefähr 1 Dutzend großer Kunden. 4 davon sind Whiskyhersteller. McIntyre, McKellar, Graham und Connolly und Jackson. Das sind Ihre wichtigsten. Haben Sie gesagt, Graham und Connolly ist einer Ihrer Kunden? Ja. Das ist die Firma, der gestern der ganze Whisky gestohlen wurde. Scotch Dirk heißt er. Ja, weiß ich. Nun? Naja, nun sind Sie dran. Womit? Mir zu sagen, warum Sie das alles wissen wollen. Ich denke, Dick hat Ihnen alles über mich erzählt. Oh ja, über Ihren schlechten Charakter. Aber nicht, wozu Sie diese ganzen Auskünfte brauchen. Mein schlechter Charakter ist doch das Einzige, was Sie interessieren sollte, wenn Sie mit mir zum Abendessen gehen. Hören Sie, Ken. Dick und die Zeitung haben Wochen in diese Whisky-Geschichte investiert. Sie können sich selbst davon überzeugen, wenn Sie die ganzen Zeitungsausschnitte lesen. Das ist mir wurscht. Und wenn er den Whisky selber gestohlen hätte, ich habe meine Arbeit zu tun und möchte dabei in Ruhe gelassen werden. Werden Sie ja auch. Ich will ja nur, dass Sie mich ein bisschen auf dem Laufenden halten. Hm? Dick ist doch nicht dämlich. Er wird keinen Gebrauch davon machen, bis die Sache nicht ausgestanden ist. Schauen Sie, darum geht's ja gar nicht. Ja, warum dann? Ich habe einen Auftraggeber, der mich für meine Arbeit bezahlt. Na und? Es gibt nur einen Menschen auf der ganzen Welt, von dem er sicher ist, dass er nichts mit der Whisky-Bande zu tun hat. Mich. Mhm. Und es gibt nur einen Menschen auf der ganzen Welt, von dem ich sicher bin, dass er mit der Bande nichts zu tun hat. Und das sind wieder Sie. Mhm. Damit sind es 2, die niemanden trauen, außer Kenneth Daly. Richtig, so muss ein Detektiv arbeiten. Oh, ich hätte mir von Ihnen über den Empfang der Zeitungsausschnitte eine Quittung geben lassen sollen. Cheers. Dick, wann hat Scully dich angerufen? Gestern Nachmittag. Wollt ihr endlich plaudern? Ja, aber er wollte Penunze dafür. Und du weißt ja, der Alte rückt keine müde Mark mehr raus für diese Geschichte. Im Gegenteil, der schasst mich, wenn ich sie wieder raushole. Was hat Scully gesagt? Er war bemerkenswert nüchtern, aber irgendwie erbost. Er tobte. Ich habe mich dann mit ihm im Davidson Pub in der Fulton Street getroffen. Er wollte was über die Whiskybande rauslassen, wenn ich zahle. Ich habe ihm gesagt, dass ich für Infos kein Geld kriege, aber dass ich ihn mit dir zusammenbringen könnte. Du hättest vielleicht Interesse? Wie viel will er? 1.000 Pfund. Hm. Naja, dafür würde er 3 Mitglieder der Bande nennen, sagen, wo sie sind und wie sie arbeiten. Mr. Kellingway. Selbstverständlich brauchen Sie nicht so viel zu bezahlen. Sie brauchen dem Informanten überhaupt nichts zu bezahlen. Sie können auch stattdessen Ihren Etat 2 Monate länger mit den Kosten für mich belasten, während ich herumsause und mühselig zusammenkratze, was ich heute Abend vielleicht in 10 Minuten erfahre. Wieso sind Sie so sicher, dass Ihr Informant nicht bleibt? Vielleicht tischt er Ihnen nur einen Haufen Lügen auf. Da haben Sie recht. Das könnte sein. Aber meiner Ansicht nach wird es nicht so sein. Ah ja. Na schön. Ich gebe Ihnen das Geld. Hier. Gut. Hoffentlich behalten Sie recht. Das hoffe ich auch. Graham ist heute Nachmittag bei mir gewesen. Ach, was hat er denn gewollt? Dass ich ihn kündige, wegen Unfähigkeit. Und warum tun Sie es nicht? Ich möchte wissen, warum. Wir leben in einem freien Land. Ich meine, ich möchte wissen, warum ich ihn kündigen soll. Das kann ich Ihnen sagen. Weil ich noch nicht in seiner Brennerei in Inverary war. Um im Diebstahl seines Whiskys zu ermitteln. Scully! Sind Sie hier? Ist hier jemand? Charlie! Suchen Sie jemand? Sie sind hier falsch, mein Herr. Das ist Hausfriedensbruch, was Sie machen. Haben Sie nicht gehört, was mein Freund gesagt hat? Hausfriedensbruch. Das ist gegen das Gesetz. Genau. Das Gesetz bin ich, Freunde. Sie wissen doch, was mit Leuten passiert, die in fremde Häuser einbrechen. Vielleicht haben Sie ihnen... Das ist die Strafe, wenn jemand zu neugierig ist. Pass auf, du! Der Stuhl! Pass auf die Tür auf! Der haut ab! Oh, verdammter Misthund! Der Stuhl auf der Straße! Halt ihn auf, bevor er beim Auto ist! Der Zündschlüssel. Wo ist der Zündschlüssel? Ach, du heiliger Strohsack. Sag mal, was ist denn passiert? Ich hatte einen kleinen Zusammenstoß. Gib mir die Watte da, ich mach das schon. Aber dein Kragen ist ja ganz voll Blut. Komm, das sieht schlimmer aus, als es ist. Das stammt von einem Flaschenhals, den ich abgekriegt habe. Du setz dich hier. Streck dein Gesicht hoch. Au. Nun sitz doch still. Wie soll ich denn dir die Wunde sauber machen, wenn du dauernd den Kopf drehst? Hast du Scarly nicht getroffen? Nein. Wen dann? Zwei so Typen. Richtige Kleiderschränke, die haben auf mich gewartet. Hast du irgendwo reinen Alkohol? Nein. Soll ich einen Taschenkellner rufen? Dort im Schrank ist ein viel besserer Alkohol. Ah, wo denn? Da? Hier, ja. Oh. Naja, also zum Reinigen der Wunde wird's ja wohl gehen. Och, welche Verschwendung eines edlen Gesöffs. Ach komm, brauch nicht zu viel, dafür ist der Whisky viel zu kostbar. Jetzt erzähl doch mal. Ach komm, da gibt's nicht viel zu erzählen. Anstatt Scarly haben die zwei Gorillas auf mich gewartet und versucht, mich kurz und klein zu schlagen. So. Das sollte eine Weile halten. Sauber ist sie wenigstens. Ken, ich will dir was sagen. Wenn du mir darüber eine Story lieferst, wird das wie eine Bombe einschlagen. Ein Knüller wird das. Das sehe ich jeden Tag deutlicher. Und morgen fahre ich erst einmal wieder ins Million Bay. Könnte ich nicht mit? Du hast doch gehört, Mavis, was er gesagt hat. Er liefert die Story, wenn alles gelaufen ist. Richtig. Wenn es soweit ist, werdet ihr, du und Dick, aha, den Artikel exklusiv haben. Aha. Hören Sie, Mr. Anderson. Je länger Sie damit hinterm Berg halten, desto schlimmer für Sie und Ihr Hotel. Die Glasgower Polizei ermittelt wegen des Unfalls von Kerzo mit einer Ausdauer, dass es ihnen kalt über den Rücken liefe, wenn sie das sehen. Ich hab's gesehen. Ich war gerade in Glasgow. Die Akte ist bereits 5 Zentimeter dick. Wirklich? Begreifen Sie doch endlich, ich hab mit denen nichts zu tun. Ich bin Privatdetektiv. Ach Gott, nun machen Sie endlich den Mund auf und reden Sie. Ganz offen und unumwunden. Ja, na gut. Ich verlasse mich auf Sie, Mr. Daly. Ja, ich kann Ihnen Unannehmlichkeiten vom Leibe halten, wenn Sie keinen Dreck am Stecken haben. Also, wie war das mit den Kelsos? Die hatten wohl Krach miteinander. Als ich im oberen Stockwerk war, da habe ich ihre Stimmen gehört. Haben Sie was Genaueres verstanden, Mr. Anderson? Ich bin Hotelier, Mr. Daly. Ja, gut, ich verstehe. Kelso hat sich ihre Angelausrüstung ausgeliehen, hä? Ja. Und was hat Mrs. Kelso gemacht? Die hat telefoniert, während ich ihm im Schuppen das Gerät heraussuchte. Woher wissen Sie denn das so genau? Die Telefonistin hat es mir später gesagt. Irgendwer aus Glasgow hat angerufen, ein Mann. Er hat die Telefonistin gebeten, Mrs. Kelso an den Apparat zu holen und sich zu beeilen, weil es ein Ferngespräch aus Glasgow sei. Ihre Telefonistin hat anscheinend ein gutes Gedächtnis. Hm? Wir erinnern uns alle an viele Dinge, die mit den Kelsos zusammenhängen. Und ich habe mir über diesen Anruf Gedanken gemacht und, ja, auch nachgehakt. Ah ja. Wissen Sie, Mr. Daly, wir haben hier nur eine kleine lokale Telefonzentrale und da führen die Buch über die ein- und ausgehenden Telefonate. Und was stand im Buch? Dass dieser Anruf nicht aus Glasgow kam. Er kam von Logan Bridge, 10 Meilen von hier. Sie haben Ihren Beruf verfehlt, Mr. Anderson. Ach, wissen Sie, an diesem Anruf stört mich irgendetwas. Schon seit dem Abend, an dem Kelso umkam. Und bei der Anhörung hat Mrs. Kelso gar nichts davon gesagt. Sie aber auch nicht. Sie sind noch nie so weit hier oben am Fluss gewesen, Mr. Daly? Nein. Tja, jetzt ist es hier schon ein bisschen düster, aber das macht das hohe Schiff. Das Wasser liegt wie ein Spiegel da. Ja, aber das täuscht. Man merkt die Strömung beim Rudern. Ah, da kommt die Biegung. Das ist wohl der Kolk. Ja. Rudern Sie bitte ein bisschen an dieser Seite entlang. Ja, gern. Das Schilf ist wirklich wie eine Wand. Das meiste wird über Mannshoch. Bitte halten Sie jetzt das Boot an. Okay. Ja, ist gut so? Ja. Worauf sind Sie eigentlich aus? Weiß ich nicht. Drehen Sie das Boot um und lassen Sie es treiben. Ja. Soweit ich das beurteilen kann, muss Kelso in der Mitte vom Kolk gefischt haben, als ihn der Schuss von Seaton durchs Schilf erwischte. Hm. Hören Sie, lassen Sie uns weiter an dieser Uferseite entlang treiben. Ja. Warum schauen Sie immer ins Wasser rein? Sie suchen doch was. Wenn ich das nur selber wüsste. Können Sie mal stoppen? Moment. Ja. Ich halte uns am Ufer fest. Nicht so schaukeln. Ja, so ist gut, ja. So, und jetzt langsam das Boot weiterlassen, ja. So ist recht. Nur weiter. Können Sie auf den Grund sehen? Ja, bis runter. Ist ein bisschen morastig, nicht wahr? Nicht so schnell. Sie haben gut reden. Das ist eine harte Arbeit. Ist es besser so? Ja. Wenn ich bloß wüsste, was Sie da eigentlich suchen. Langsam. Ja, Himmel! Herrgott, Sakrament, mir tun ja schon die Arme weh. Ja, langsam! Wie lange soll denn das noch so gehen? Wir sind ja schon fast ganz rum. Nicht mehr lange. Komm, langsam! Stopp! Auch das noch. Können Sie mal rüberschauen? Augenblick. Ich muss hier erst am Stein festmachen. Wo? Da. Schauen Sie mal ins Wasser. Ja, ich kann nichts Besonderes sehen. Ach du lieber Gott. Wofür halten Sie das? Das ist ein Gewehr. Ein Jagdgewehr. Das ist ja eine... Eine Cumberland. Sieht ganz so aus. Ja, sicher. Und die ist schon fast im Morast versunken. Aber der Verschluss sieht ganz so aus wie der von einer Cumberland. Kelso ist durch eine Cumberland zu Tode gekommen. Warten Sie, ich werde das Gewehr raufholen. Nein, nein, komm, lassen Sie es, wo es ist. Psst. Da ist jemand im Schilf. Sind Sie sicher? Ich habe gesehen, wie sich da was bewegte. Hm. Wind kann es nicht sein. Es geht keiner. Psst. Ja, Sie haben recht. Da ist wirklich jemand. Jetzt habe ich es auch gesehen. Das Schilf hat sich bewegt. Wer mag das sein? Nicht drüber schauen. Kann ja sein, dass Sie uns beobachten. Aha. Lass uns das Boot wieder weitertreiben. Ja. So, ja. Ja. Noch ein bisschen, bis wir um die Biegung rum sind. Was machen Sie denn jetzt? Aussteigen. Sie können das Boot allein zum Hotel zurückbringen. Was? Okay. Hier ist gut. Ja, wohin gehen Sie? Zurück. Mal sehen, wer sich dort im Schilf versteckt. Na ja, wie Sie meinen. Das gehört wohl zu Ihrem Job. Also mich brächten keine 10 Pferde ins Schilf. Bis später. Sie können jetzt rudern. Passen Sie gut auf sich auf. Als Sie das Gewehr im Wasser gefunden hatten, Mrs. Kelso, warum haben Sie es dort liegen gelassen? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie Sie. Ich bin immerhin Detektiv. Sie meinen, irgendwer wird es holen kommen? Mhm. Das meine ich auch. Entweder kommt er mit dem Boot, so wie Sie, oder durch das Schiff, wo Sie mich gefunden haben. Dann muss er an meinem Bungalow vorbei. Sie glauben also nicht an einen Unfall? Nein, nicht mehr. Vermuten Sie jemand bestimmt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und Sie? Nein, ich auch nicht. Ich sehe auch keinen Grund, warum mich das interessieren sollte. Mich geht's nichts an. Der Tod Ihres Mannes ist nicht der Fall, den ich untersuche. Ach, und was untersuchen Sie, wenn ich fragen darf? Diebstahl. Diebstahl von Gegenständen, die einer großen Gesellschaft gehören. Ihre Erklärungen sind wirklich äußerst erschöpfend. Und wegen dieser Recherchen sind Sie wieder hierher gekommen? Nein, sondern um mir den Ort noch einmal anzuschauen. Sagen Sie, Mrs. Casso, darf ich fragen, wer der Mann war, der Sie abends angerufen hatte, als Ihr Mann angeln war? Mich angerufen hat? Ja. Ja, richtig, das war unsere Agentur. Ach, die haben so spät angerufen? Warum nicht? Die haben eine eilige Sache durchgezogen für einen meiner Auftraggeber. Sie wollten zu einem bestimmten Punkt meine Entscheidung. Wie lange bleiben Sie noch hier, Mrs. Kelso? Bis heute Nachmittag, dann reise ich ab. Sie haben also herausgefunden, was Sie wollten. Nun, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann gehen Sie in Melian zur Polizei und sagen dort, was Sie gefunden haben. Die werden einen Wachposten schicken. Es könnte ja auch ein Zufall sein. Ja, könnte. Aber wenn dieses Gewehr keine Cumberland Nummer 6 ist, dann wird es höchste Zeit für mich, in Rente zu gehen. Ich gehe zur Polizei. Vielleicht hören Sie dann auf zu glauben, ich hätte etwas mit dem Mord zu tun. Mrs. Kelso, wer auch immer das Gewehr ins Wasser geworfen hat, wird es holen kommen. Das ist so gut wie sicher. Aber bis jetzt ist offensichtlich nur eine Person dort am Fluss gewesen. Wer? Sie. Hatten Sie denn damit gerechnet, dass Sie ein Gewehr im Fluss finden würden? Nein. Ich hatte nur gehofft, etwas zu finden. Irgendetwas, das mit Kelsos Tod zusammenhängen könnte. Ja, das bedeutet also, dass es gar nicht Seaton war, der ihn erschossen hat. Das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nichts. Wir haben nur im Morast ein Gewehr gesehen, nichts weiter. Und wenn Ihnen Ihr gutgehendes Hotel lieb ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, alles von heute Nachmittag schnellstens zu vergessen. Das braucht man mir nicht zweimal zu sagen. Oh, ein Taxi. Da kommt wohl jemand vom Bahnhof in Melian. Oh, auch das noch. Kennen Sie die Dame? Die hat mir hier gerade noch gefehlt. Hallo, Ken. Hallo, Mavis. Was willst du denn hier, Urlaub machen? Das hängt von dir ab. Was wirst du denn tun? Also ich schwirre hier ab. Gut, dass ich dich noch erwischt habe. Dick sagt, ich soll mich bei dir festhaken, wie eine Klette. Mr. Farker, wie es scheint, hätte Ihr Schiff zu der Zeit, als ihr in Melian fischte, in London sein sollen. Ja, ich habe das auch geglaubt. Ich war richtig geschockt, als ich von Mr. Kelsos Tod in Melian hörte. Ich dachte, er war in London. Er ist von Hinford aus geflogen am Dienstagmittag um 12. Dann wäre er ungefähr am Dienstag um 2 Uhr in London gewesen. War er auch. Er hatte am Dienstagnachmittag in London eine geschäftliche Besprechung. Er hat mich vom Institut aus angerufen. Was für ein Institut? Demoskopie, Marktforschung, E.G. Menders Limited. Die übernehmen schon mal einen Auftrag von uns für unsere Kunden. Naja, wie dem auch sei, er war dort am Dienstagnachmittag ungefähr um 4 Uhr. Was bedeutet, dass er wieder nach Norden gefahren sein muss? Entweder Dienstagabend oder Mittwoch früh? Tja, vielleicht mit der Frühmaschine am Mittwoch. Also er war in London. Sagen Sie, Mr. Farker, kennen Sie einen Mann namens Callingway? Henry J. Callingway? Meinen Sie den Whiskyhersteller? Von Callingway gibt es einen Whisky auf dem Markt. Ich habe ihn allerdings nie persönlich kennengelernt. Hat Mr. Kelso ihn gekannt? Tja, das habe ich mich manchmal auch gefragt. Wieso? Vor einigen Monaten habe ich ihm vorgeschlagen, wir sollten uns um Aufträge von Callingway bemühen und ihm ein Angebot machen. Ich wusste, dass Callingways Firma ihre Werbeagentur wechseln wollte. Und ich habe uns eine ganz gute Chance ausgerechnet. Sicher, wir sind nur eine Firma in der Provinz, aber wir haben doch passable Erfolge aufzuweisen. Na und? Haben Sie es versucht? Er ist ja völlig ausgeflippt. Tobte los, er würde nie einen solchen Auftrag annehmen. Und wenn Sie ihm das Zehnfache dafür bezahlten. Ich war ganz verblüfft. Ich habe gefragt, warum. Aber er schrie mich nur an. Er würde den Auftrag unter gar keinen Umständen haben wollen. Naja, da habe ich dann nie wieder davon angefangen. Aber ich habe auch nie erfahren, was er gegen die Firma hatte. Wahrscheinlich werden Sie jetzt befördert werden. Ja, an jeder Sache ist immer auch etwas Gutes. Na dann viel Glück. Ist das eine gottverlassene Gegend hier? Kein Mensch weit und breit. Wir sind eben Gebirge. Mavis, schau dir diese Landschaft an. Herrlich, ja? Großartig. Einsame Klasse und auf Meilen kein Auto. Doch. Hinter uns ist jetzt eins. Dreh dich rum und siehst dir genau an. Wo? Ach so. Das ist aber weit hinter uns. Was ist das für ein Wagen? Kann ich nicht erkennen. Du, der hat aber einen ganz schönen Zahn drauf. Er muss doppelt so schnell fahren wie wir. Jetzt sehe ich's. Das ist ein dicker Sportwagen. Ich möchte bloß wissen, warum der hier oben im Gebirge solche Eile hat. Mein Gott, der fetzt ja nur so ran. Du, jetzt ist er gleich hinter uns. Mensch, Ken, was machst du? Ich versuche, ihn abzuhängen. Ja, aber warum? Was ist denn los? Weiß der Geier, ich habe nur so ein dumpfes Gefühl. Dieses Auto ist schon lange hinter uns, ungefähr seit Logan Bridge. Ach, mein Gott, deshalb brauchst du doch jetzt nicht so zu rasen. Der ist doch sowieso schneller als du. Mach das Handschuhfach auf. Was, wo? Das hier? Ja, da ist ein Revolver drin. Gib ihn mir bitte. Ein Revolver? Ken, um Gottes Willen, Ken! Jetzt halt keine Volksreden, gib den Revolver und verzieh dich unter das Armaturenbrett. Ken! Au! Bleib ganz ruhig. Na, komm näher. Kannst du sehen, wer drin ist? Du, dann muss ich wieder hoch. Na, komm wieder hoch. Zwei Männer, vorne jedenfalls. Ken, die sind fast an uns dran. Die wollen uns rammen. Roll dich an, ich bremse. Ah! Du kannst wieder hochkommen. Wo sind die denn abgeblieben? Hinter uns. Sie haben sich überschlagen. Wirklich? Das Auto liegt im Straßengraben. Es krabbeln zwei Männer raus. Was haben die denn gewollt? Kennst du sie? Nein. Aber wahrscheinlich sie mich. Mensch, dann gib Vollgas! Okay, besser wir hauen ab. Erklären, Ken Daly. Wenn ich kann. Was willst du denn wissen, Mavis? Ob das irgendwie zusammenhängt. Ob vielleicht der Unfall von Andrew Kelso etwas mit den Diebstählen der Whisky-Transporte zu tun hat. Tja, das, oh engelsgleiches Haupt, ist die Preisfrage. Ja. Wenn ich das wüsste, würde dir morgen drei Extraseiten mit einer fabelhaften Reportage bringen und dein Chef, Dick Lemmon, würde einen saftigen Bonus von seinem Verleger bekommen. Ja, aber dann verklicker mir doch wenigstens mal diese ganze Geschichte so, dass ich auch eine Glasgower Provinzjournalistin wie ich ein Bild machen kann. Also, speziell für dich, Mavis Darling, zum Mitschreiben. Danke. Der Besitzer einer Werbeagentur in Glasgow, Andrew Kelso, taucht um die Mittagszeit auf dem Lande im Hotel Merlion Bay auf, kippt vier große Gins und tobt dann wieder raus. Um vier kommt er wieder, diesmal mit Mrs. Kelso, seiner werten Gattin. So wie ich sie an der Rezeption gesehen habe, alle beide stocksauer. Warum? Sie waren in ihrem Bungalow gewesen, der gar nicht weit weg vom Hotel ist. Aber dort war es komischerweise feucht. So beschließen die beiden, die Nacht im Hotel zu bleiben, obwohl Madame zunächst gar nicht an Bord davon war. An demselben Abend geht Mr. Kelso Lachse angeln und andere Hotelgäste gehen Enten jagen. Kelso wird von einer Schrotladung tödlich am Kopf getroffen, offensichtlich ein Unfall. Und der junge Seaton, auch aus dem Hotel, hatte wohl sein Jagdgewehr zu tief gehalten. Und eben solches, aha, eine Cumberland Nummer 6, habe ich später im Fluss liegen sehen. Ja, so weit bin ich mitgekommen, stell dir vor. Ja. Aber warum am Nachmittag die finsteren Minen bei den Kelsos? Und warum hat niemand bei der Anhörung was davon gesagt, dass Kelso vorher schon mal im Hotel gewesen war? Und wo hat er seine Frau gelassen? Warum waren sie beide nicht zusammen? Vielleicht, weil Mrs. Kelso im Bungalow war. Oh, kann ich mal telefonieren, Mavis? Ja, bedien dich. Hey, wen musst du so plötzlich anrufen? Mein Gott, ich bin ein Trottel. Mrs. Kelso war natürlich nicht alleine im Bungalow. Was? Sie war dort mit einem Mann. Um gleich zur Sache zu kommen, Mr. Daly. Wir, Mr. Graham und ich, wünschen einen vollständigen Bericht über alles, was Sie bis jetzt herausgebracht haben. Und zwar bis heute Nachmittag. Oder Sie können sich einen anderen Auftrag suchen. Sie wissen, ich bin gegenüber dem Verband der Whiskyhersteller verantwortlich für die Recherchen der Whisky-Diebstähle. Meine Geschäftsfreunde werden ungeduldig. Sie und ich auch wollen endlich Ergebnisse sehen. Und wie sollen diese Ergebnisse aussehen, Mr. Kellingway? Ergebnisse, verdammt nochmal, welche auch immer! Sie forschen nun schon eine ganze Woche lang herum. Hier, Mr. Graham hatte einen Verlust von... Einem Vermögen, ja. Eine ganze Whisky-Ladung. Und nicht der kleinste Hinweis. Wir tappen im Dunkeln wie eh und je. Der Whisky ist weg. Mhm. Wie schon in den letzten Monaten. Andere Transporte auch. Einfach weg. Von den Lastern gestohlen und nie mehr aufgetaucht. Okay. Was Mr. Kellingway mehr als alles andere so beunruhigt, Mr. Daly, ist, dass wir weder etwas sehen, noch hören, noch irgendetwas über weitere Ermittlungen erfahren. Ich beschäftige eben niemanden für Öffentlichkeitsarbeit. Nun hören Sie mir einmal gut zu, Daly. Ich weiß, wann ich etwas Normales und Machbares verlange. Ich weiß auch, wann ich das Recht dazu habe. Und Sie bringen mir bitte heute Nachmittag den Bericht... Nun, bevor Sie und Ihr hysterischer Verbandsvorstand mir vor der Zeit die Sache killen, will ich Ihnen noch schnell sagen, Sie werden keinen Bericht bekommen, keine Rechnung, keine Spesen, keine Grüße, kein Nichts und kein gar nichts. Daly, alles, was wir wollen, ist doch nur ein kleines Resümee dessen, was Sie bisher in Erfahrung gebracht haben. Schließlich haben wir Sie ja deswegen engagiert, damit Sie für uns recherchieren. Ich brauche Zeit. Er braucht Zeit. Er braucht viel Zeit, würde ich sagen. Na, geben Sie es doch zu, Daly, dass Sie nicht einen Strich weitergekommen sind. Von mir aus können Sie genauso gut sofort aufgeben. Von diesem Fall bringt mich nichts mehr ab, Mr. Graham. Da bleibe ich dran bis zum Schluss. Schicken Sie mir Ihre Rechnung für Ihre Arbeit bis zum heutigen Tag. Ja. Ich schicke Ihnen einen Dreck. Ja, bitte? Hier ist Seaton vom Hotel Melion Bay. Ja, Mr. Seaton. Sie haben gesagt, dass ich Sie anrufen soll. Ja, ja, ja. Mir ist etwas eingefallen. Es ist wegen des Gewehrs. Ja, und? Wenn Sie noch ein anderes Gewehr gefunden haben und wenn es das ist, mit dem Kelso getötet worden ist, dann muss doch der es getan hat, gewusst haben, dass ich mit einer Cumberland auf Entenjagd war. Ja, wahrscheinlich. Mr. Daly. Ich war vorher im Crosskeys gewesen. Hm? Das ist eine Wirtschaft. Ich war dort auf ein paar Bier am Nachmittag. Mein Gewehr hatte ich dabei, weil Sir George und ich doch den ganzen Vormittag gejagt haben. Kennen Sie Crosskeys? Nein, wo ist es? Auch ein bisschen außerhalb des Dorfs, im Norden. Vielleicht eine halbe Meile vom Fluss über das Moor. Und weiter? Es saßen nur zwei Männer drin. Einer sah mein Gewehr und verwickelte mich in ein Gespräch über Jagdwaffen. Können Sie ihn beschreiben? Ich kann mich leider nur dunkel an ihn erinnern. Er hatte ein Tweedhut auf. Bräunlich, glaube ich. Netter Kerl, ungefähr 40. Verstand anscheinend eine ganze Menge von Gewehren. Er sprach mit schottischem Akzent. War er dick oder dünn? Ganz normal. Gut gebaut. Glatt rasiert, oder? Nein, Schnurrbart. Einen schmalen, dunklen Schnurrbart. und eine Brille, eine randlose Brille. Sagt Ihnen das etwas? Nein, das sagt mir leider fast gar nichts. Ach, entschuldigen Sie. Haben Sie diesem Typen das Gewehr gezeigt? Ja, er hat sich doch so dafür interessiert. Und der andere in der Wirtschaft? Er hat Sie ja auch mit Ihrem Gewehr gesehen. Hat er Interesse gezeigt? Oh ja, und der Wirt auch. Ich kann mich an den anderen Mann bloß gar nicht erinnern. Er hat ja kaum etwas gesagt. Haben Sie davon gesprochen, dass Sie am Abend wieder auf Jagd gehen werden? Ja, ja. Ich habe ihm sogar gesagt, wo. Und der andere konnte das hören? Sicher. Und Sie wissen wirklich nicht, wie der aussah? Keine Ahnung, Mr. Daly. Ich war ja auch nur 20 Minuten dort. Dick. Ken. Ich komme gerade vom Königlich-Schottischen Krankenhaus. Was hast du denn da gewollt? Scully hat mir eine Nachricht zukommen lassen. Er ist dort zur Erholung. Was? Von was muss er sich denn erholen? Von einer kleinen Auseinandersetzung mit der Whiskybande. Was hast du denn da mitgebracht? Dafür habe ich 200 Pfund bezahlt. Oh. Naja, er hat anscheinend die Schnauze voll von seinen Gangstern. Aber er ist sehr nervös und traut sich, keine Namen zu nennen. Und was ist dieses 200 Pfund Papier? Das ist ein Kunstwerk. Ein handgefertigter Entwurf des schottischen Highlands. Zeig mal. Das ist nämlich der Punkt, wo ich deine Hilfe und die von Mavis brauche. Mhm. Kann ja sein, dass er mich leimen will. Was sollen denn die Kreise hier bedeuten? Das sind Brennereien. Aha. Der große hier, das ist Macduff. Kennt ihr das? Ja. Mhm. Das ist eine kleine Stadt irgendwo oben an der Nordostküste. Mhm. Scheint ein richtiger Whiskywinkel zu sein. Ach, die ganze Gegend ist gepflastert mit Brennereien. Macduff ist der Hauptumschlagplatz für alle großen Whiskyhersteller der Umgebung. Also gut. Vor 4 Wochen hat die Whiskybande Scully beauftragt, die Eisenbahnlinie Meile für Meile im Detail zu erkunden. Ja. Ist sowas schwierig, ja? Och, eigentlich nicht. Hey, wart mal. Soll das heißen, dass diese Kerle den Whiskyzug anpeilen? Mhm. Das ist ja ein Ding. Nee, Dick. So verrückt ist die Idee gar nicht. Der Zug fährt in Macduff am 28. um Mitternacht ab. Mhm. Das Begleitpersonal besteht aus 2 bewaffneten Wächtern und einem Menschen vom Zoll. Die werden hier und hier postiert sein. Und diese Zeichnung hast du von Scully? Ja, das ist eine Kopie, die er sich gemacht hat, bevor das Werk einem Menschen namens Keenan geschickt hat. Kick Keenan, ein finsterer Typ. Ich habe mich in seinem Tanzlokal umgesehen. Jetzt krieg ich sie zu fassen. Ja, und wo hält denn der Zug? Er kommt vom Norden runter und bedient alle Nebenstrecken und Verbindungslinien. Das stimmt. Weißt du nicht mehr, Dick? Letztes Jahr haben wir eine Story drüber gemacht. Ah, ja, wir haben ihn damals den Whisky Express getauft. Um die großen Städte macht er einen Bogen. Du, ich kann mich noch genau an den Artikel erinnern. Ja, richtig. Ah, ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder. Der nimmt die Ladungen der umliegenden Brennereien auf und schafft sie nach London, wo das Zeug in den Warenlagern des Zolls bewacht wird, bis es reif ist, wie verschnitten und verkauft. Ja, und wisst ihr auch, wann der Zug wo hält? Nee. Mitten in der Nacht, in den gottverlassensten Winkeln der Highlands. Sag mal, das schreit ja geradezu nach Plünderung. Ja. Und das seit Jahren und nie hat jemand daran gedacht. Jetzt schon. Der Zug braucht 5 Tage bis London. Pah, und hat eine Fuhre Whisky im Wert von 1 Million Pfund. Das ist doch fast zu einfach. Das könnte ich doch bald selber machen mit 2 Möbelpackern. Nur sag mir bloß, Dick, wie konnte Scully an den Fahrplan kommen? Oh Gott, wieso nicht? Die machen doch gar kein Geheimnis draus. Außerdem ist er ja Bildjournalist und sein Interesse von vornherein durchaus seriös. Also Scully meint jedenfalls, dass sie es versuchen werden. Ja, er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Sie haben ihm 100 Pfund für diese Info bezahlt. Wahrscheinlich, weil sie selber nicht in Erscheinung treten wollten. Und hier. Mhm. Hier werden sie ihren Versuch starten. Hier Hill. 5 Meilen nordöstlich von Kilmarken. 40 Meilen nördlich von Inverness. Hier Hill ist nicht auf der Karte, aber Kilmarken. Der Zug hält dort in der Nacht um 12.50 Uhr. Aha. 2 Stunden lang. Und ich habe das Gefühl, wenn es irgendwo auf der Welt noch einen unerforschten Flecken gibt, dann ist er dort. Aber die werden doch nicht einen ganzen Güterzug ausrauben wollen. Ja, sie bescheiden sich halt mit 2 oder 3 Waggons und laden die Fässer auf Lastwagen. Das ist filmreif. Ja, und die Wächter? Die haben Gewehre. Und die werden sie wahrscheinlich leer geschossen haben, bevor sie vom Zug springen. Also nochmal. Der Lokomotivführer und der Heizer, der Zollbeamte und 2 Wächter. Alles in allem 5 Mann im Zug. Und 5 in der Bande. Alle bewaffnet. Aha. Warum soll das nicht funktionieren? Ja, wenn einer im Zug schwierig wird, knallen sie alle über den Haufen. Diesem Typen ist es doch völlig egal. Und was hast du vor? Sie beobachten Und dann... Ach, Ken, du spinnst doch total. Die schießen doch wild um sich. Lass mich doch wenigstens mitkommen. Meinst du, die wissen, dass Kali dir ihre Nacht-und-Nebel-Aktion verraten hat? Oh Gott, ein Risiko muss schon dabei sein. Ken, hast du die Polizei informiert? Das würde alles nur komplizierter machen. Nein, nein, Dick, das wird ein Solo. Behalte bitte meine Story im Auge. Wird alles gemacht. Wann machst du dich auf die Socken? Morgen im Laufe des Tages. Prima. Dann habe ich ja noch Zeit, meine Klamotten zusammenzupacken. Wie bitte? Du bist aber völlig übergeschnappt. Also wenn ihr glaubt, dass ich hier rumhänge, bis Ken wiederkommt und erzählt, was er alles erlebt und gemacht hat, dann irrt ihr euch gewaltig. Doch, Mavis, es ist kein Kindtop. Das wird knallhart. Na ja, und? Also, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, ich komm mit. Hier rüber. Ja, es wird gleich besser gehen, wenn sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Wir sind jetzt auf der Straße. Bleib hinter mir. Okay. Psst. Was ist? Ruhig mal. Ist das nicht ein Auto? Nein, das ist nur der Wind. Doch. Jetzt höre ich's. Weit weg. Mensch, Ken, deine Scheinwerfer sind noch an. Schnell, zurück zum Wagen. Rein mit dir, schnell. Wo fährst du denn bloß? Das Moor. Kannst du was sehen ohne Lichter? Halt dich fest. Was nun? Wir steigen aus. Hör mal. Da sind wir ja gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Dem Himmel sei Dank für die dunkle Nacht. Die sehen uns hier im Moor nicht. Hey, was hast du denn da? Ein Treiberl, darfst du raten. Sieht ja aus wie ein Revolver. Ist es ja auch. Was hast du denn? Ach, nichts. Mir ist gerade so richtig klar geworden, was wir hier eigentlich tun. Mavis, ich sag's dir noch mal. Du kannst hier quer übers Moor rüber zur Landstraße gehen, ja, bevor... Ja. Das könnte dir so passen. Nein, ich habe gesagt, ich komme mit und da bin ich nun und da bleibe ich auch. Schließlich will ich eine Story haben. Na schön. Dann setz dich hier neben mich. Die Laster sind jetzt anscheinend unter der kleinen Eisenbahnbrücke. Hören kann ich sie. Sehen nicht. Sie haben ja auch keine Scheinwerfer an. Dann sind sie es wohl. Scully hat also doch nicht geblufft. Wie viele sind das? Was meinst du? Drei, schätzungsweise. Du, ich kann ein paar Gestalten ausmachen. Ja, da kommen welche aus dem Lastwagen raus. Einer, zwei, drei, vier, fünf. Sie gehen tatsächlich rüber zu den Gleisen. Hör zu, Mavis. Mhm. Du bleibst hier beim Auto. Wenn der ganze Zirkus vorbei ist und die Lastwagen wieder weggefahren sind, klemmst du dich hinters Steuer und fährst auf die Landstraße zurück. Und dann immer hinter ihnen her, bis sie irgendwo bleiben. Ja. Halt aber Abstand. Ja. Der Wagen ist schnell, sie kommen dir so leicht nicht aus. Und du? Wo bleibst du? Weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich erst einmal da hinüber, so nahe wie möglich. Ken? Ja, was? Soll das heißen, dass du vielleicht nicht zum Auto zurückkommst? Möglich ist alles. Was weiß denn ich, was passiert? Ich sag dir eben, was du tun sollst, für den Fall, dass ich nicht zurückkommen sollte. Der Zweck der Veranstaltung ist schließlich rauszukriegen, wohin sie das Zeug schaffen. Gut, ich warte also hier. Bleib lieber im Auto. Kann ja sein, dass wir schnell abbauen müssen. Da kommt sie ja, die Whisky Fuhr. Wir haben es wirklich bis auf eine hundertstel Sekunde berechnet. Also halte die Ohren steif. Ja. Und Ken? Ja? Komm wieder. Bitte. Schnell, lass den Motor an. Komm mal rein. Rück rüber, ich fahre. Was war denn? Sie haben aufgeladen. Ich habe die ersten Laster abfahren sehen. Der dritte ist gerade dabei. Na? Was haben Sie gemacht? Das Zugpersonal, die Wachen und den Zollmenschen. Alle umgelegt. und dann jeder an die 20 Fässer abgeräumt. Wie viele Meilen sind wir denn schon gefahren? Weiß nicht, ungefähr 28. Ich darf Ihnen nicht zu nahe kommen. Aber mir kommen bei diesen verdammten Haarnadelkurven glatt Ihre Schlusslichter aus dem Blick. Jetzt fahren die ja noch schneller. Ich werde jetzt doch die Scheinwerfer anmachen. Bei dieser Entfernung werden die kaum auf die Idee kommen, dass ich sie verfolge. Und was machst du, wenn sie dir das Zeichen geben, sie zu überholen? Aber doch nicht bei diesem Abstand. So, das ist schon besser. Jetzt kann ich wenigstens die Straße sehen. Wenn ich überholen muss, dann tue ich es eben und verstecke mich bei der nächsten Abzweigung, bis sie wieder vorbeikommen. Er wird ja schon wieder schneller. In welche Richtung fahren wir eigentlich? Ich weiß nicht. Südwest nehme ich an. Da drüben. Du, das könnte Inverness sein. Hast du eine Ahnung, auf welcher Straße wir sind? Ja. Das ist die Passstraße nach Vorbuchenen. Verdammt, jetzt habe ich doch noch die Schlusslichter verloren. Ah, wahrscheinlich ist er nur um eine Kurve rum. Ken, rase nicht so. Ich habe Angst. Ken, pass auf. Der Laster. Mitten auf der Straße. Mavis! Mavis! Ist dir was passiert? Mavis! Ja. Ach du, ist schon gut. Ist nicht so schlimm. Mein Arm tut nur ein bisschen weh, sonst nichts. Komm, hier raus. Ja. So, komm, beweg mal deinen Arm. Oh, der ist... Ist er gebrochen? Ach Quatsch, nein. Na, du, das ist nur eine Prellung. Der ist nicht gebrochen. Und du? Bist du ganz geblieben? Ich bin okay. Sag mal, was ist denn los gewesen? Sie haben sich nicht um Ihren eigenen Kram gekümmert. Das ist losgerissen. Keenan. Hände hoch, ihr zwei. Beide, hab ich gesagt. Jetzt darüber, los. Au! Joe! Ja? Sieh nach, ob er einen Revolver hat. Aber gern tue ich das. Okay, hab ihn schon. Schaff das Auto von der Straße. Wenigstens das, was noch davon übrig ist. Prima Idee, sich so ein abgelegenes Gut in den Highlands auszusuchen. Das wäre ein Gut. 4 Meilen von Logan Bridge. An der Landstraße nach Fort William. Das Gut mit den großen Toren, die gerade aufgemacht werden. Ah, du hast deine Nase entschieden zu tief in Dinge gesteckt, die dich gar nichts angehen. Jetzt wirst du sie wohl kaum so schnell wieder rauskriegen. Wie lange glaubt ihr, werdet ihr noch so davon kommen? Die Zollleute und die Bullen wissen genau Bescheid, was dort vor sich geht. Ach, halt doch die Schnauze. Rein mit euch! Vergiss nicht, am einfachsten wäre es, euch abzuknallen. Wohin geht's denn? Ins Haus. Geh nur weiter. Durch die Tür da. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendeine Anlage oder Maschine oder so. Da lang. Da scheint es zur Galerie zu gehen. Sehen wir geradeaus. Du, das ist wirklich eine Galerie. Die geht um die ganze Halle rum. Weitergehen. Mann, oh Mann. Sieh mal da unten. Hast du hier so eine riesige Maschine erwartet? Hast du die produziert? Den Korridor entlang. Nehmen wir mal raus. Wohin bringen die uns? Zum Boss, nehme ich an. Du, die haben das alte Haus in eine Fabrik umfunktioniert. Oder in eine Whiskybrennerei, wie das aussieht. Halt! Wohin befehlen, euer Gnaden? Da rein. Mach die Tür auf und geht da rein. Wow, da braucht man nicht lange zu warten, wessen Zimmer das ist. Wer auch immer hier den Boss markiert, Geschmack hat der Kerl. Schau dir diese Möbel an. Ich möchte wissen, wo die andere Tür hinführt. Naja, wahrscheinlich in ein anderes Zimmer. Da gibt's aus dem Fenster was Besonderes zu sehen? Nur, dass es weit runter geht bis zur Erde. Es ist ziemlich hell inzwischen. Ja, leider. Okay. Okay, was? Ihr könnt wieder rauskommen. Ach, bekommen wir keine Audienz? Wo ist denn der Superboss? Sie haben doch gesagt, dass er uns sehen will. Hat er ja. Hat uns wo gesehen? Hier natürlich. Vom anderen Zimmer aus wahrscheinlich. Hat er sich überzeugt, dass wir Freunde sind? Sicher. Er hat euch erkannt. Wollte nur ganz sicher gehen. Und genau das hat er gesagt. Es sind Freunde von mir. Pass gut auf sie auf. Und das tue ich ja auch, nicht wahr? Ich sehe das etwas anders. Mit dem Ballermann da in deiner Hand. Schluss jetzt, weiter! Ken, was wird kommen? Weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir jetzt wieder im Hof. Hey, Harry! Mach das Boot fertig! Wir müssen für den Chef was erledigen! Das ist es also. Sie wollen uns in den See kippen. Mach dich bereit. Okay, ich bin bereit. Joe, pass auf, hinter dir! Was? Ja, oh, ich du gemeiner! Lauf, Mädels! Lauf! Oh, Mist, Kerl! Ken, schnell! Lass doch den Revolver! Ich hab ihn schon! Renn, was du kannst! Ken, rüber zu den Bäumen! Weiter! Beeil dich, Ken! Ken, komm doch! Alle Abhang auf! Ich kann nicht mehr. Lass es halten. Ich wache auf den Boden. Hier sind wir eine Weile geschützt. Du, ich glaube, wir haben es geschafft. Soweit ja. Wo wir wohl sind? Vor einem ziemlich dicken Berg, wie es einen Anschein hat. Die Kletterei geht erst richtig los. Gibt's denn keinen anderen Weg, hier rauszukommen? Sieht nicht so aus. Die beiden einzigen Möglichkeiten, die ich sehe, sind über den See oder die Berge. Ich bereite mich also seelisch auf die Berge vor. Gut. Wie geländegängig bist du denn? Was war denn dein höchster Gipfel bisher? Eine 3 Meter hohe Trittleiter. Jetzt kriegst du Gelegenheit für einen neuen Rekord. Ohne Seil, ohne Pickel, ohne Stiefel. Ganz ohne alles. Oh, darauf kommt es auch nicht mehr an. So wie dieser Berg aussieht, hätten wir sowieso Sauerstoffgeräte gebraucht. Bist du wieder fit? Geht schon. Du, meine Beine zittern ein bisschen. Komm, auf ein neues also. Ken, sieh doch mal. Wo? Der Nebel. Da kommt Nebel runter. Das ist... Sie haben uns gesehen! Hinlegen! Wo sind die bloß? Weiß ich nicht. Bleib unten! Was jetzt? Wenn ich lossage, rennen wir zu dem Felsen rüber. Alles klar? Alles klar. Alles klar. 1, 2, 3. Los! Ich schlag dir ein Stück. Brauchst du nicht. Ich halte schon durch, wenn wir nur weiterkommen. Noch eine Stunde. Und wir sind unten im Tal. Meinst du, du schaffst das? Sicher, Ken. Ich versuch's jedenfalls. Na, warte doch. Ich helfe dir. Mann, oh Mann, Sie sind wirklich die verquerteste Type, die mir seit langem hier auf der Polizeistation Inverborg vorgekommen ist. Was um Gottes Willen suchen Sie in dieser Gegend bei diesem Wetter überhaupt? Wenn Ihre Geschichte stimmt, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie über den Ben Vista gekommen sind? Mir kam es vor, als hätten wir die Alpen überquert. Schläft Miss Sangster noch? Ach, so wie die ausgesehen hat, schläft sie bis morgen früh durch. Lassen Sie sie schlafen. Ach, da kommen Sie. Wie spät ist es, Sergeant? 9 Uhr. Hallo, Harry. Hallo. Guten Abend, Sergeant. Mein Name ist Harry Pollock, Kriminalpolizei Glasgow. Guten Abend. Haben Sie eine Landkarte, Sergeant? Ja. Lassen Sie mich doch mal sehen. Ich habe das Gebiet mit Bleistift eingekreist, so genau ich konnte. Da. Siehst du den See? Hier ist es. Wie lange werden wir dorthin brauchen, Sergeant? Nicht ganz eine Stunde, Sir. Ray hat angerufen. Er sagt, ihr seid nicht bewaffnet. Stimmt. Wir haben aber Handschellen dabei. Ach, boy, oh boy, warum händigt er Ihnen nicht ein Schreiben aus oder verklagt Sie? Das sollte Sie vielleicht das Fürchten lehren. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Ach, das wird ja immer besser. Das ist Harry Stewart, einer unserer Männer. Sehr erfreut, Mr. Daly. James Parker, Zollbeamter. Hallo, Mr. Daly. Er freut sich, kennenzulernen, Mr. Parker. Wer ist in dem anderen Wagen? Headless. Er geht in Zivil. Und noch ein Zollbeamter, Fred Macbeth. Okay, Daly, wir steigen um. Parker wird allein weiterfahren. Allein? Was soll er denn machen? Uns hineinmanövrieren. Prima. Dann sitze ich vorn bei ihm drin. Das ist nicht eingeplant, Mr. Daly. Um alles in der Welt möchte ich das nicht versäumen. Ken, jetzt fange ich schon wieder an, schwierig zu werden. Warum willst du unbedingt mit Parker zusammenfahren? Ich würde so gern den Durchsuchungsbefehl an der Pforte abgeben. Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wäre doch eine Show. Jetzt werd nicht komisch. Rein in den anderen Wagen. Nein. Miss Sangster und ich sind unter Lebensgefahr dort rausgekommen. Dieses Mal will ich von Anfang an sicher gehen, dass ich im Leichenwagen vorne sitze. Was glaubst du, was wir wollen? Von mir aus wollt ihr das Waldhorn blasen, ist mir doch wurscht. Wenn ihr die Whiskybande sucht, werdet ihr sie in ungefähr einer halben Stunde, 10 Meter von mir entfernt finden. Oh, in Gottes Namen, fahr mit Parker, aber bitte lass ihn seine Arbeit machen. Wenn du nur irgendwie dazwischenfunkst, dann lass ich dich verhaften. Krieg das bitte in deinen Dickschädel rein. Ich werde dich verhaften. Er ist ein Beamter vom Zoll und er weiß genau, was er zu tun hat. Nehmen Sie es Pollock nicht krumm, Mr. Daly. Wir Zollbeamten müssen manchmal etwas außergewöhnliche Arbeit leisten. Sie haben wahrscheinlich den Durchsuchungsbefehl. Freilich. Die Polizisten haben Handschellen. Ja, ich weiß es. So, da sind wir schon. Ich werde hier parken. Vielleicht sollten Sie im Wagen bleiben. Verhandlungen dieser Art sind manchmal etwas unangenehm. Lassen Sie die Autotür offen. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Was ist? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Können Sie mir sagen, wo es hier zur Hauptstraße nach Fort Williams geht? Da sind Sie ja falsch. Sie müssen dort... Hey, Daly! Daly, helfen Sie mir, ihn ins Auto zu kriegen! Heiliger Strohsack, wie geht es aus? Er kommt hinten rein. Ich habe noch nie in meinem Leben zwei solche Schläge gesehen. Das ist nur ein bisschen Karate. So, der kommt schon wieder zu sich. Hierüber. Also, Sie bleiben hier und warten auf die anderen. Ich fahre erst mal den hier zur nächsten Polizeistation. Ist gut. Gehen wir hier durch. Die Auffahrt hoch und rüber zum Hauptweg des Gutes. Ja, ist gut. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und halten uns im Schatten der Bäume. Ja, das wird am besten sein. Ja. Und wo ist das Haus? Weiter hinten. Ah, ja. Rechts, neben dem See. Okay. Geh voran. Also meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit für uns ins Haus zu kommen. Und das ist, dass jemand uns die Haustür öffnet. Das klingt ja noch dümmer als der Durchsuchungsbefehl. Warten Sie es doch ab. Ich glaube, der meint was Bestimmtes. Also, sprich weiter, Ken. Ich gehe zur Tür und bleibe an der Mauer stehen. Gleich daneben. Da macht einer von euch ein Geräusch, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gut. Wenn jemand aufmacht, mache ich ihn fertig. Das glauben Sie. Die sind doch bewaffnet. Richtig. Ich auch. Das kommt überhaupt nicht der Jetzt Frage. Halt bloß die Luft an, Harry! Was glaubst du, was das hier für eine Veranstaltung ist? Diese Gorillas machen noch Hackfleisch aus uns. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du... Mensch, die Tür ist ja offen. Na, dann gehen wir doch rein. Alles dunkel hier. Ja. Vorsichtig. Hier entlang. Leise. Wohin jetzt? Immer geradeaus. Ja. Und mach die Tür dort am Ende auf. Ja, warte. Und leise. Ja. Psst. Niemand hier. Ach Gott, such doch mal jemanden, den Licht. Ich hab ihn ja schon. Ja. Aus wie in einer chemischen Fabrik. Und alle ausgeflogen. Schnell, Gebäude durchsuchen. Ja. Stuart und Macbeth, die Treppen rauf zur Galerie. Ja. Wir anderen nehmen die Räume unten. Ja. Jetzt habt ihr endlich einen Beweis. Wozu dient diese Anlage? Zur Whiskyherstellung? Ach Gott, hier müssen noch Fingerabdrücke drauf sein. Also ich weiß nicht, wozu das Ding gut ist, aber nach den Kupferbottichen und Röhren zu schließen, hat das was mit Whisky zu tun. Naja, die Beamten vom Zoll werden uns sicher mehr sagen können. Da ist immer noch Schnaps drin. Stehen denn hier keine Flaschen rum? Nein. Wenn man sich das hier so ansieht, da haben die doch glatt die hochherrschaftliche Halle in eine Schnapsbrennerei umfunktioniert und mit allen Schikanen ausgerüstet. Ganz gut gelungen, nicht? Und anscheinend schon eine ganze Weile in Betrieb. Das ist zweifellos Whisky. Mhm. Hier riecht ja alles danach. Sag mal, die Fässer dort hinten, die könnten doch von der Zugladung sein. Da klingelt ein Telefon. Los, hin! Dort drin, das kommt aus diesem Zimmer. Hier steht's auf dem Tisch. Da ist ein Lautsprecher zum Mithören. Ja? Sind Sie's, Daly? Wer ist denn da? Hören Sie gut zu, Daly. Ich sag dies nämlich nur einmal. Das ganze Haus ist gespickt mit Sprengstoff und Zeitzündern. 6 Stück. Und alle auf 11:30 gesetzt. Machen Sie sich nicht erst die Mühe, die Sprengladungen zu suchen. Das Kellergewölbe ist voll davon. Die finden Sie niemals alle. Hören Sie! Hallo! Alle Mann raus! Wenn die uns nur verscheißern wollten, dann werden wir es ja merken. Dann können wir ja wiederkommen. Der fährt ja ohne Licht. Dafür umso schneller. Wer mag denn das nur sein? Pünktlich auf die Minute. Schnell! Versuchen Sie, ihn anzuhalten. Der hält schon von ganz allein. Da steigt jemand aus. Ja. Können Sie ihn erkennen? Nein. Das heißt doch, es ist eine Frau. Eine Frau? Was? Das kann nur Mavis sein. Was Dümmeres hätte der auch nicht einfallen können. Die hat sich ein Auto gegriffen und ist von der Polizeistation hierher gefahren. Hey, Daly, wo willst du denn hin? Wo will er denn hin? Hey. Mavis! Mavis, komm zurück! Hierher! Jetzt hat er sie. Da kommen sie schon angerannt. Hinlegen! Auf den Boden! Flach hinlegen! Der volle Deckung! Der rennt weiter mit ihr! Achtung! Der rennt weiter mit ihr! 11:30 Uhr, in letzter Sekunde. Fehlt dir was? Nein, nein, ich bin okay. Lauf zu den Bäumen rüber, falls noch mehr Explosionen kommen. Alles in Ordnung, Daly. Ja, ja, wir sind unverletzt. Mann, oh Mann. Die haben gründliche Arbeit geleistet. Also ehrlich, so ein großes Feuer habe ich noch nie gesehen. Die Hitze drängt bis hierher. Wenn ich ja irgendetwas von Whisky verstehe, dann brennt das hier noch tagelang. Haben die Zollbeamten inzwischen rausgekriegt, was die mit dem Whisky angestellt haben? Auf dem Landsitz? Mhm. Ja. Ein Verfahren zur beschleunigten Reifung. Genau das. Hab ich mir's doch gedacht. Und wie haben Sie das gemacht? Halt dich fest. Mit Schall. Was? Mit Schall? Ja. Sozusagen das Schallschlucksystem. Ja, Sie haben einen Ton durch den Whisky gejagt, der hat ihn geschluckt und ist dadurch in einer halben Stunde um 3 Jahre älter geworden. Du, das muss das hohe Summen gewesen sein, das wir im Haus gehört haben. Aber was mit dem Whisky danach passierte, das wissen wir immer noch nicht. Und Pollock, wie nimmt denn der das Ganze? Der ist um 10 Jahre gealtert. Sagt, er würde am liebsten morgen in Pension gehen. Ray spielt mit dem Gedanken, nach Neuseeland auszuwandern. Ken, eine indiskrete Frage. Ja? Weißt du, wer hinter dem Ganzen steckt? Ich glaube schon. Wen willst du anrufen? Ich habe da noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Wenn du rauskriegst, was die mit dem Whisky gemacht haben, meinst du, dann hättest du den Beweis, damit der Kopf der Whiskybande verhaftet werden kann? Könnte sein. Trinkst du Whisky, Dick? Verstehst du was davon? Ach, kaum. Ich kann keine Sorte von der anderen unterscheiden. Für mich schmecken alle gerade wie Whisky. Hallo? Kerso-Agentur? Ja, ich würde gern Mr. Farker sprechen. Daly ist mein Name, ja. Hallo, Mr. Farker. Daly hier. Wie geht's? Ja, danke, gut. Erinnern Sie sich, als wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben über... Ja, genau, haben Sie es bekommen? Ah ja, ja, ich verstehe. Und was bedeutet das im Klartext? Ah, nee. Ach, das ist ja nicht zu fassen. Ja, doch, doch, tut es. Ja, eine ganze Menge sogar. Ja, vielen Dank, Mr. Farker. Ja, Sie haben mir sehr geholfen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, kann ich verstehen. Und ich meinerseits wäre auch sehr froh, wenn Sie mit niemandem darüber sprechen würden. Wiedersehen. Und nun? Jetzt weiß ich, was die mit dem Whisky gemacht haben. Nein. Jetzt brauche ich nur noch den Beweis dafür. Und da muss Ray noch einmal mitziehen. Er muss es einfach noch mal versuchen. Das ist die letzte Chance. Ich habe Sie alle hierher gebeten, weil ich glaube, dass Sie der Polizei helfen können. Ja, und mir auch. Zwei Verbrechern auf die Spur zu kommen, einem Mörder und dem Anführer der berüchtigten Whiskybande. Was haben die denn miteinander zu tun? Es handelt sich um ein und dieselbe Person, Mr. Graham. Ja, Mr. Kelso ist nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen. Er ist vorsätzlich ermordet worden. Und zwar von jemandem, der genauso ein Cumberland-Gewehr benutzt hatte wie das, was im Anhörungsverfahren vorgelegt wurde. Aber das ist doch an den Haaren herbeigezogen, Mr. Daly. Überhaupt nicht, Mrs. Kelso. Was irritiert Sie denn dabei so? Ich nehme doch an, Sie wünschen, dass ich kläre, wer Ihren Gatten getötet hat. Natürlich. Natürlich. Immerhin, Sie haben das Gewehr ja auch gesehen. Ja, ich... Wissen Sie es nicht mehr? Auf dem Grund der Flussbiegung, wo Ihr Gatte erschossen wurde. Allerdings haben Sie meinen Rat nicht befolgt, die Polizei zu benachrichtigen. Sie wollten wohl wissen, wem das Gewehr gehört und meinten, der Mörder würde es holen kommen. Aber er kam nicht. Da haben Sie es aus dem Fluss geholt und in Ihrem Bungalow in der Standuhr versteckt. Sie scheinen sich überall sofort bestens auszukennen, Mr. Daly. Ja, und ich habe es gefunden. Bedeckt mit großen, schmierigen Fingerabdrücken. Das ist eine Lüge. Wie konnten da überall Fingerabdrücke drauf sein? Es hat doch tagelang im Wasser gelegen. Sie haben sie nicht alle weggebracht. Mrs. Kelso. Sie haben das Gewehr? Ja, Mr. Callingway. Wissen Sie, Mrs. Kelso, schon von Anfang an, als Ihr Gatte erschossen worden war, wie es hieß von dem jungen Seaton, der im Schilf Enten jagte, von Anfang an habe ich mich über eines gewundert. Ihr Verhalten. Ich hoffe, Sie sind sich darüber klar, was Sie mir unterstellen. Ich unterstelle Folgendes. Ihr Mann hatte es, als er in London war, plötzlich sehr eilig, nach Hause zu kommen. Stellte dort fest, dass Sie nicht in Glasgow waren und fuhr nach Melion weiter. Trank sich im Hotel Mut an für den Krach, der ihm bevorstand, und traf Sie dann im Bungalow tatsächlich an. Mit einem Mann. Es hat Krach gegeben, einen heftigen sogar. Dabei ließ Ihr Mann unvorsichtigerweise heraus, dass er etwas über die Whisky-Überfälle wusste. Und in diesem Moment war sich der andere Mann darüber klar, dass er Andrew Kelso schnellstens zum Schweigen bringen musste. Sie haben ja eine blühende Fantasie, Mr. Daly. Vielleicht hilft sie Ihnen auch zu erklären, auf welche Weise mein Mann erschossen wurde. Ich bin ja gerade dabei, Mrs. Kelso. Also, so wie ich die Lage einschätze, machten sie alle drei erstmal Frieden miteinander. Ich unterstelle nicht, dass da etwas Diskriminierendes an ihrer Beziehung zu diesem Manne war. So mag so ein allgemeines Schwamm drüber durchaus drin gewesen sein. Jedenfalls landeten sie später mit ihrem Mann im Hotel. Und der Mr. X steigt in sein Auto, um, naja, irgendwo hinzufahren. Na, jetzt wird's ja wirklich fantastisch. Ne? Wohin fährt Mr. X? Nach Logan Estate. Im Landsitz. Unterwegs, wahrscheinlich um seinen Schmerz zu ersäufen, kehrt er in einem kleinen Dorfwirtshaus ein, 2 Meilen von Melion. Hier trifft er auf einen jungen Mann, der den ganzen Tag Enten gejagt hatte. Er spricht nicht mit ihm. Er hört nur, wie der sich mit jemand anderem im Gasthaus über Gewehre unterhält. Er sieht, wie der junge Mann sein Cumberland-Gewehr herzeigt. Und da kommt ihm die zündende Idee. Der junge Mann, es ist Seaton. Erzählt, er würde abends nach dem Essen wieder auf Entenjagd gehen. Diesmal unten am Fluss im Schilf, denn abends sind die Enten dort. Mr. X begibt sich nach Logan Estate. Er kennt jedes Gewehr in der Waffenkammer. Von Waffen versteht er etwas. Er hat auch eine Cumberland dort. Also nimmt er sie fährt nach Melian zurück und wartet bei Sonnenuntergang auf Kelso, der den Fluss hinaufrudert. Woher sollte er denn wissen, dass Kelso in diesem Fluss angeln wollte? Das hat ihm Mrs. Kelso gesagt. Am Telefon. Was? Ja, aber Daly, das ist ja ungeheuerlich. Hören Sie es zu, Anderson. Nachdem dieser Mann seine Cumberland gefunden hatte, rief er Mrs. Kelso an, als Andrew Kelso gerade sein Angelgerät hier richtete. Er wollte den Eindruck erwecken, als ob er aus Glasgow telefonierte. Aber Sie, Mr. Anderson, haben ja den Anruf überprüfen lassen. Er kam aus Logan Bridge. Genauer gesagt, aus Logan Estate, dem großen Landsitz, 3 Meilen außerhalb des Dorfs. Der war das Hauptquartier der Whiskey Gang. Das Herrenhaus ist vorgestern durch Zeitbomben zerstört worden. Aber ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, Mr. Daly. Der Anruf kam von meiner Agentur in Glasgow. Eben nicht, Mrs. Kelso. Niemand in Ihrer Agentur hat Sie an diesem Abend angerufen. Sie haben es ihm doch gesagt. Nicht wahr, Mrs. Kelso? Also jetzt glaube ich es langsam auch, dass Sie fantasieren, Daly. Mrs. Kelso, Sie wissen es doch schon lange. Mit diesem anderen Gewehr ist Ihr Mann erschossen worden. Aus nächster Nähe durch das Schilf hindurch. Der Knall mischte sich mit den Schüssen von Sir George Emery und seinem Jagdgenossen Seaton. Das kann nicht wahr sein. Wollen Sie es immer noch nicht glauben, Mrs. Kelso? Ihr Mann wusste zu viel. Was hat er denn nun gewusst? Diese Frage bringt uns nach London. Was hat Kelso in London gemacht? Ja, das war genau. In London gibt es eine Marktforschungsfirma, E.G. Manders. Deren Mitarbeiter wollten eine Marktanalyse durchführen über Trinkgewohnheiten der Londoner, auch was Whisky anbelangt. So bitten sie ein Dutzend Whiskyfirmen, sich an den Kosten zu beteiligen, und dafür liefern sie ihnen die Daten ihrer Umfrage. Wie viele Leute trinken welche Whiskymarke und so weiter. Kelsos Werbeagentur arbeitet für 4 Whiskyfirmen. Also fragt Manders bei Kelso an, ob sich seine Kunden an der Marktanalyse beteiligen wollen. Und nun kommt's. 3 Firmen machen mit. Eine sagt nein. Welche war es, die nein gesagt hat? Welche Firma hat nein gesagt? Ja, welche waren das? Beantworten Sie bitte die Frage, Mrs. Kelso. Scotch Dirk. Graham und Connolly. Graham und Connolly. Jetzt haben Sie gesagt. Sie wollten keine Untersuchung über den Absatz von Whisky in London. Und warum nicht? Das ist schlichtweg gelogen. Warum nicht, Mr. Graham? Weil diese Untersuchung ergeben hätte, dass mehr von Ihrem Whisky getrunken wurde als produziert. Das ist absoluter Quatsch, Daly. So, Quatsch ist das also. Da habe ich eine kleine Neuigkeit für Sie, Mr. Graham. So. Die Studie ist nämlich durchgeführt worden. Und auch Ihr Whisky ist darin eingegangen. Kelso ist nach London gefahren, um das sicherzustellen. Er hatte da so einen Verdacht und wollte Näheres erfahren. Das hat er dann auch zur Genüge. Ich habe die Zahlen hier, sogar in Prozenten ausgedrückt. Wollen Sie sie hören? Das ist ja auch der Grund, weshalb ich nicht mitgemacht habe. Diese Idioten von Marktforschern treffen mit ihren blödsinnigen Statistiken doch immer hoffnungslos daneben. Mr. Graham, selbst wenn die Zahlen nur zur Hälfte richtig wären, sind sie sehr eindrucksvoll. Allein in London verkaufen Sie 6-mal mehr Whisky, als Sie insgesamt produzieren. Wie bringen Sie das fertig? Graham, das ist ja... Lassen Sie mich den Wisch mal sehen. Und das, Mr. Graham, wollte Kelso herauskriegen. Deshalb haben Sie ihn umgebracht. Das ist ja... Etwas Schwachsinnigeres ist Ihnen wohl nicht eingefallen. Sie verstehen doch genug von Whisky, Mr. Graham. Ja, natürlich, ja. Sie, ein Mann mit jahrelanger Erfahrung im Verschnitt. Vorausgesetzt, dass Sie die Whisky-Sorten der anderen Hersteller wohlschmeckend verschneiden konnten, haben Sie sie in Scotch-Dirk-Flaschen abgefüllt und zusammen mit Ihren eigenen Beständen verkauft. Also, jetzt reicht es mir aber. Wer soll Ihnen hier von dieser haarsträubenden Räuberpistole ein Wort abnehmen? Ich, Mr. Graham. Was? Sie glauben das alles, Mr. Ray? Naja, na schön, also. Vielleicht können Sie es dann noch beweisen. Darauf kommt es wohl gar nicht mehr an, Mr. Graham. Aha. Wichtig ist die Anklage wegen Mordes. Wenn die steht, ist der Rest, diese ganzen Whisky-Diebstähle... Sind Sie bei Mrs. Kelso in Ihrem Bungalow gewesen oder nicht? Ja. Er war da. Er war bei mir. Margot, Unsere privaten Beziehungen haben wir doch gar hatten nichts keine private Beziehung. Was? Ich sehe das jetzt ganz klar. Du hast mich gebraucht, um zu erfahren, was mein Mann über die Whisky-Diebstähle wusste. Ja, aber Margot, du hast mir nur vorgespielt. Jetzt dreht sie auch noch durch, dieses hysterische Weib. Ich werde sofort meinen Anwalt aufsuchen. Sie werden niemanden aufsuchen, Mr. Graham. Was? Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass jedes Wort, das Sie sagen... Gehen Sie mir auf den Weg! Ist schon gut. Ich habe ihn schon. Gott sei Dank, dass er gestanden hat. Was ist eigentlich mit dem Whisky, den er aus seiner eigenen Brennerei in Inverary gestohlen hat? Alles Theater. Er hat kalte Füße bekommen, als ich mich an die Nachforschungen machte. Da hat er eine falsche Fährte gelegt. Sie haben gute Arbeit geleistet, Haley. Ganz vorzüglich. Ja, aber wie um alles in der Welt hat Graham den Whisky der anderen unter seinen eigenen schmuggeln können? Was haben die Leute vom Zoll denn eigentlich gemacht? Gar nichts. Sie haben ihn nämlich nicht zu sehen bekommen. Er hat sie umgangen. Aha. Ja, die Laster haben den Whisky in Flaschen abgefüllt und mit Etiketten versehen, geradewegs zu den Verkaufsstätten gebracht. Direktauslieferung sozusagen. Der ist niemals auch nur in die Nähe der vom Zoll kontrollierten Warenlager oder der Abfülldepots gekommen. Oh, er hat ihn einfach mit seiner eigenen Marke getan. So eine Verschlagenheit. Der Unterschied im Geschmack ist sehr gering, wie ich festgestellt habe. Ich konnte ihn gerade bemerken, mehr aber auch nicht. Aha. Natürlich, einen wirklich guten Whisky hat er ja nie produziert. Immer ein bisschen hart. Ja, offenbar hat er aber seinen Whisky gut gekannt. Ja, und den anderen mit Schall künstlich gereift. Ja, gewiss, das hält eine Weile vor, aber nach ein paar Monaten geht der Effekt wieder zurück. Die amerikanischen Schnapsbrenner haben diese Methode jahrelang angewandt. Ja, Gott sei Dank gibt es immer noch Menschen, die einen ordentlichen Whisky erkennen und ihn zu schätzen wissen. Du hast Mrs. Kelso noch einmal gesehen? Ja. Sie kaut ganz schön dran, nicht wahr? Sie ist eben meine Frau. Hey, wie finde ich denn das? Das klingt ja so, als ob das ein Fehler wäre. Ich habe gar nicht gewusst, dass Fehler so attraktiv sein können. Kenne. Du kannst ja zärtlich sein. Und das mit einer Hand am Steuer. Mm-hmm.